2.1 und 2.2. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Jetzt mal ehrlich. Schön, dass Sie heute wieder zu unserer Gesprächsrunde am Nachmittag eingeschaltet haben. Mein Name ist Elvina Stark und heute geht es bei uns um das Thema Shopping. Zwei Hosen zum Preis von einer, die Küchenmaschine zum halben Preis, 30% Rabatt für neue Kunden. Heutzutage sehen wir ständig und überall solche Angebote und oft lassen wir uns schnell vom Kauf überzeugen. Und am Ende kommen wir mit vielen neuen Dingen nach Hause, die wir oft gar nicht brauchen. Wie, was und wo kaufen Sie besonders gern ein? Das möchte ich unsere heutigen Gäste fragen. Außerdem haben wir wie immer Unterstützung von einem Experten. Ich begrüße meinen ersten Gast, Herrn Dr. Nikola Petrovic. Herr Petrovic, Sie sind Psychologe und beschäftigen sich mit dem Einkaufsverhalten der Menschen. Was untersuchen Sie da? Zuerst einmal beschäftigt mich, warum Menschen bestimmte Dinge kaufen. Ist das eine rationale Entscheidung oder spielen Emotionen eine größere Rolle? Mit anderen Worten, funktioniert Shopping eher mit dem Kopf oder mit dem Bauch? Diese Frage möchte ich direkt an unsere zwei Gäste weitergeben. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Büchen, 25 Jahre alt und Student der Wirtschaftswissenschaften, und Samira Wolz, 39, Programmiererin von Beruf. Frau Wolz, wie kaufen Sie ein? Das kommt natürlich darauf an, was ich kaufe. Bei vielen Dingen wie Lebensmitteln, Haushaltsprodukten und so weiter denke ich gar nicht lange nach, sondern kaufe einfach immer wieder das Gleiche, weil ich den Marken vertraue. Manchmal kaufe ich auch Sachen, mit denen ich mich selbst belohne, zum Beispiel ein paar neue Kopfhörer oder ein Parfüm. Dann ist das eine Freude nur für mich allein und da entscheide ich dann eher mit dem Bauch oder mit der Nase. Also bei mir ist das anders. Ich bin eher der rationale Einkaufstyp. Ich genieße es zwar auch zu shoppen, aber für mich ist der Preis ganz besonders wichtig. Ich rechne immer genau nach und vergleiche Preise und Produkte. Es kann passieren, dass ich mir 5 verschiedene Angebote anschaue, um den besten Preis zu entdecken. Für Sie ist Einkaufen also eine Tätigkeit, die nicht mit Emotionen, sondern mit Arbeit und Recherchen verbunden ist. Ja, genau. Aber diese Recherchen machen mir ja auch Spaß. Oh, das wäre mir viel zu anstrengend. Ich bin von den vielen Rabatten, Sonderangeboten und Shoppingaktionen schnell überfordert. Ich mag es nicht, wenn Massen von Leuten in ein Geschäft strömen und hemmungslos überall herumwühlen, nur weil es eine besondere Aktion gibt und man vielleicht 2 Euro sparen kann. Ich gehe ganz gerne shoppen, aber ich muss nicht ständig etwas kaufen. Wenn ich Geld ausgebe, dann darf es gerne ein bisschen mehr sein. Vor allem für Restaurantbesuche oder Reisen. Da kann ich dann zusammen etwas mit meinem Mann und meinen Kindern unternehmen. Ich shoppe meistens online. Das finde ich gar nicht stressig. Inzwischen habe ich einen eigenen Blog, auf dem man Preise von verschiedenen Produkten vergleichen kann. Einen eigenen Blog? Das ist ja interessant. Können Sie uns etwas mehr von Ihrem Blog erzählen? Naja, in meinem Blog berichte ich über die neuesten Schnäppchen und Rabattaktionen. Meistens schreibe ich über Technik und Haushaltsgeräte, aber man findet auch Reiseschnäppchen auf meiner Seite. Ich habe über 10.000 Follower, die meine Rezensionen und Berichte lesen. Natürlich gibt's auch Leute, die kritische Kommentare schreiben. Manche sehen meinen Blog als Werbung oder Aufforderung zu sinnlosem Konsum, auf den man verzichten sollte. Aber ich glaube, meine Tipps sind trotzdem sinnvoll und wichtig für die Leute. Viele müssen ja sparen, um sich überhaupt etwas leisten zu können. Da wollen sie natürlich genau wissen, wo es am günstigsten ist. Das ist übrigens auch ein zentraler Punkt in meiner Forschung. Wir untersuchen nicht nur, wie sich Menschen beim Einkaufen entscheiden, sondern auch, wo und was sie kaufen und wie viel Geld sie dafür ausgeben. Auch das Wann ist entscheidend. Weihnachten ist zum Beispiel eine Zeit, in der viele günstige Geschenke kaufen möchten. Da wird dann aus dem sogenannten Konsummuffel auch mal ein Schnäppchenjäger. Der Konsummuffel und der Schnäppchenjäger sind 2 der Einkaufstypen, die Sie in Ihrem letzten Buch beschreiben, Herr Petrovic. Welche anderen Einkaufstypen haben Sie in Ihren Studien identifiziert? Können Sie uns dazu noch etwas mehr sagen? Ja, gern. Also unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass man grundsätzlich...